über allem Mittwoch. Keiner blickt mehr durch. Alle sind Gefangene ihrer alten Wurst. Im Beton, kalt gestellt vom Fernsehen, Bühnen ohne Tod. Marion, Albtraumstadt, ich muss hier raus, ich hab gesagt. Marion, Albtraumstadt, ich muss hier raus, ich hab gesagt. Alle sehen sich weg, gierig voller Neid. Wartet diese Stadt auf die erste Bombe, ausgespielt, schon was? Babylon, Albtraumstadt, ich muss hier raus, ich hab gesagt. Babylon, Albtraumstadt, ich muss hier raus, ich hab gesagt. Ich muss hier raus, ich hab dich da. Babylon, Albtraumstadt, ich muss hier